Fressen, egal ob sie uns kennen, aber wir kommen am Blau von Herren. Beatmeister gibt mir Charlie, sagt am Frenken und Randali. Wir tanzen in Disco, nicht allein. Hispanic, find your door to sing. Da brauch ich nicht allein zu sein. Ich tanze in Disco, Disco. Tanz mit mir, Jungen, sing das so mit dir. Ich tanze um die Arbeit, die kannst ja so gern. Ich tanze wie Kaffee und Kuchen. Ich tanze auf dem Kutter. Ich tanze wie Süßki und Reden. Und ich tanze mit deiner Mutter. Schiel auf Wasser vom Dachgebär von der See. Das ist hier kein Tanzen, das ist Schwanz auf der See. Wien und sie, Dürr und Daten, Lütten, E und D. Wie läuft die Disco, der so wie Frieden euch so fehlt. Ich tanze in der Disco, nicht allein. Hispanic, find your door to sing. Da probinet allein zu wein. Ich tanze in der Disco, Disco. Elektronik, tanzt auf Shanty-Chor, auf Hus-Musik, auf Punk-Rock. Ich tanz und alles ist Chlor. Ich tanz nicht gern allein, nee, dann lebe mit den Lüd. Und ich tanz und tanz und tanz und bin dann halo getüt. Ich tanz in der Disco, nicht allein. Hispanic, find your door to sing. Da brauch ich nicht allein zu sein. We dance in a disco, disco. We dance in a disco, nicht allein. Hispanic, find your door to sing. Dann probier ich nicht allein zu sein.